Sie können schalten und walten im Haus, wie Sie wollen, meine Liebe. Im ganzen Haus? Das obere Stockwerk halte ich verschlossen. Das habe ich schon gehört. Wahrscheinlich sehr übertrieben, was Sie gehört haben. Und Sie fanden es wahrscheinlich sehr romantisch. Ich fand's verdammt blödsinnig. Oh. Sie wird immer kratzbürstig, wenn man nett zu ihr ist. Verzeihung, ich weiß, das passiert mir immer wieder. Also, ja, wie gesagt, im oberen Stockwerk wird nichts gemacht, bitte. Vorerst, jedenfalls. Vorerst noch. Sieht aus, als hätte ich den sogenannten Job bereits am Hals. Sie können immer noch umkehren. Nein, nein. Was spielt Jimmy eigentlich, den Hamlet? Oh, Jimmy fängt sich schon wieder. Und die Blaubartnummer? Der würde ich auch nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Über die finanzielle Seite hat alles höflich geschwiegen, fällt mir auf. Oh, ich glaube, in dem Punkt können Sie mit Großzügigkeit rechnen. Wenn ich so gut abschneide wie Delia, werde ich mich nicht beklagen. Hat sie gut abgeschnitten? Ich bin ihr eben begegnet. Die Handtasche, die sie bei sich hatte, war leicht ihre 40 Pfund wert. Oh, das ist ja interessant. Steve?